Johann Sebastian Bach, 1685 bis 1750. So oder ähnlich muss es geklungen haben, als Johann Sebastian Bach 1708 auf einer Kirchenorgel in Weimar Probe spielte. Herzog Wilhelm Ernst hatte ihn rufen lassen, um als Gutachter das neue Instrument zu bewerten. Doch als Bach die Tasten drückt, erklingt eine so beeindruckende Melodie, dass die Zuhörer in Begeisterungsstürme ausbrechen. Nie zuvor hatten sie eine derartige Orgelmusik vernommen. Bach wird vom Fleck weg als Organist und Hofmusiker engagiert. Als Johann Sebastian am 21. März 1685 als jüngstes Kind der Familie Bach in Eisenach das Licht der Welt erblickt, wird ihm die Musik sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Sein Vater Johann Ambrosius ist als Rats- und Stadtmusikus in Eisenach beschäftigt. Er stammt aus einer Familie, die bereits seit 9 Generationen Musiker hervorbringt. Von den 8 Kindern, die Johann Ambrosius mit seiner Frau Elisabeth bekommt, erreichen nur 5 das Erwachsenenalter. Der älteste Sohn, Johann Christoph, ist bei der Geburt von Johann Sebastian bereits als Organist tätig. Er wurde, wie seine Brüder, vom Vater ausgebildet und gilt als begabter Musiker. Auch die anderen Bach-Söhne sind sehr musikalisch. Besonders sticht aber der Jüngste hervor. Ohne jemals Unterricht erhalten zu haben, lernt er vom reinen Zusehen das Geigen- und Klavikordspiel. Aus dem Stegreif kann Johann Sebastian Melodien, die er nur einmal gehört hat, nachspielen. Zu einer seiner liebsten Beschäftigungen zählt jedoch das Singen. Der größte Wunsch des damals 8-jährigen Jungen ist es, Mitglied des Chorus Symphoniacus zu werden. Der Chor, den sein Onkel Christoph leitet, gilt als der beste in Eisenach. Als Johann Sebastian nach langem Betteln endlich vorsingen darf, ist der Onkel überwältigt. Und es dauert nicht lange, bis er ihm sämtliche Soloparts überträgt. Im Frühjahr 1694, Johann Sebastian ist gerade 9 Jahre alt geworden, stirbt seine Mutter. Der Vater fühlt sich mit dem großen Haushalt und der Erziehung der Kinder überfordert und heiratet deshalb bereits ein halbes Jahr später Barbara Margarete Keul. Kurz nach der Hochzeit, im Spätherbst 1694, ziehen sich erneut dunkle Wolken über der Familie Bach zusammen. Johann Ambrosius wird schwer krank. Die Kinder bangen um den Vater. So kurz nach der Mutter auch ihn zu verlieren, wäre eine Katastrophe. Doch die lässt sich nicht abwenden. Im Februar 1695 stirbt Johann Ambrosius Bach. Bei der Totenmesse ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Die ganze Stadt nimmt Anteil am Schicksal der Bach-Kinder, für die nun eine harte Zeit beginnt. Die Stiefmutter kann die Kinder kaum ernähren, da die Arztkosten für den verstorbenen Mann das ganze Vermögen verschlungen haben. Das Haus, die Möbel und die wertvollen Instrumente müssen verkauft werden, um wenigstens einen Teil der Schulden bezahlen zu können. Trotzdem kann Barbara Margarete nicht alle Kinder bei sich behalten. Johann Jakob und Johann Sebastian werden zu ihrem ältesten Bruder, dem Organisten Johann Christoph, nach Ohrdruf geschickt. Um seinem Bruder nicht auf der Tasche zu liegen, schließt sich Johann Sebastian in Ohrdruf schnell einer Sängergruppe an, die von Haus zu Haus zieht, um die Bürger gegen eine kleine Bezahlung mit ihrem Gesang zu unterhalten. Ein lukratives Geschäft. Der 10-jährige Johann Sebastian verdient auf diese Weise beinahe die Hälfte des Jahreseinkommens seines Bruders dazu. Doch Johann Sebastian muss auch das Gymnasium besuchen. Sein großer Bruder besteht darauf, dass er eine fundierte Ausbildung erhält. Neben Griechisch, Latein, Religion und Musik stehen auch Deutsch und Naturwissenschaften auf dem Stundenplan. Dem Jungen fällt das Lernen leicht. Schnell avanciert er zum Klassenprimus. Eine Entwicklung, die dem großen Bruder gut gefällt. Und so beschließt er, Johann Sebastian zusätzlich zum Schulunterricht auch Musikunterricht zu erteilen. Täglich üben die beiden Brüder von nun an zusammen, zunächst auf dem Cembalo und einige Zeit später auf der Kirchenorgel. Johann Sebastian ist überglücklich. Als er 15 Jahre alt ist, enden die schönen Jahre bei seinem Bruder. Dessen Frau erwartet ihr fünftes Kind und die gemeinsame Wohnung wird allmählich zu eng. Aber wieder hat Johann Sebastian Glück im Unglück. Ein Freund seines Bruders empfiehlt ihm, in der Internatsschule des Michaelisklosters in Lüneburg vorstellig zu werden. Kinderarme Eltern hätten dort die Möglichkeit, als Freischüler aufgenommen zu werden, sofern sie den Kirchenchor mit einer schönen Stimme unterstützten. Für den musikbegeisterten Johann Sebastian keine Frage, an dieser Schule wird er sich bewerben. Zusammen mit seinem Freund Georg Erdmann verfasst er einen Brief an den Kantor des Internats und kurz darauf erhalten die beiden Jungen die Einladung zum Vorsingen. Im Frühjahr 1700 machen sich Johann Sebastian und sein Freund Georg auf den Weg nach Lüneburg. Sie müssen die 300 Kilometer lange Strecke zu Fuß zurücklegen, da sie sich eine teure Kutschfahrt nicht leisten können. Doch der Wille der beiden Jungen ist stark und keine Anstrengung ist ihnen zu mühsam, um den ersehnten Platz im Internat zu bekommen. Das Vorsingen bestehen beide mit Bravour. Die Jungen werden in das Internat aufgenommen. Dank seiner außerordentlichen Stimme darf Johann Sebastian vom ersten Tag an im Mettenchor, dem Elitechor der Schulkantorei, mitsingen. Die Mettensänger erhalten neben einem kleinen Taschengeld freie Unterkunft im Kloster, kostenlose Verpflegung und Schulunterricht. Doch seine schöne Sopranstimme bleibt dem Jungen nicht mehr lange erhalten. Der Stimmbruch beginnt. Um trotzdem am Chorgeschehen teilhaben zu können, begleitet er den Gesang seiner Mitschüler von nun an auf der Violine oder dem Cembalo. Sein besonderes Interesse gilt in diesen Tagen der Bibliothek des Michaelisklosters. Dort gibt es eines der größten Musikarchive Deutschlands. Über 1100 Handschriften von ca. 200 Komponisten stehen dem 15 Jahre alten Johann Sebastian für seine Studien zur Verfügung. Immer wieder spielt er neue Stücke auf der Orgel und überträgt die Kompositionen in sein eigens dafür angelegtes Notenheft. In seiner Freizeit besucht er aber auch gerne die Nikolai- und die Johanneskirche in Lüneburg, um den dortigen Organisten zu lauschen. Der Einfluss dieser Musiker auf den heranwachsenden Bach ist enorm. Doch nicht nur das Orgelspiel, auch die Orgeltechnik faszinieren Johann Sebastian. Äußerst interessiert verfolgt er deshalb jeden Handgriff von Johann Balthasar Held, als dieser nach Lüneburg kommt, um die Orgel des Michaelisklosters zu restaurieren. 1702 beendet Bach seine Schulausbildung in Lüneburg mit der Hochschulreife. Was er danach tut, ist nicht überliefert. Es ist lediglich bekannt, dass er im März 1703 seine erste Arbeitsstelle antritt. Er wird Musiklakai am Hofe des Herzogs Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Dort spielt er, ganz nach dem Geschmack des Herzogs, vornehmlich Werke von Corelli, Tartini und Vivaldi. Im Juli desselben Jahres wird er nach Arnstadt bestellt. Dort soll er als fürstlich-sächsischer Hoforganist eine gerade fertiggestellte Orgel abnehmen. Ein ungewöhnlicher Auftrag, denn eigentlich ist Johann Sebastian mit seinen 18 Jahren viel zu jung für die Erstellung eines Orgelgutachtens. Doch er erledigt seine Aufgabe hervorragend. Selbstverständlich lässt es sich Bach nicht nehmen, das Instrument nach der Abnahme selbst zu spielen, und die Arnstädter trauen ihren Ohren kaum. Bach entlockt der Orgel die wundervollsten Melodien. Ohne einen anderen Musiker in Erwägung zu ziehen, bietet man Bach eine Organistenstelle an. Und dieser sagt begeistert zu. Ende 1703 verlässt er Weimar und bezieht Quartier in Arnstadt. Die folgenden Jahre kann sich Bach ganz der Musik widmen. Er bekommt ein für die damalige Zeit beachtliches Gehalt und seine Aufgabe besteht lediglich darin, die Gottesdienste mit seinem Orgelspiel zu begleiten. Die übrige Zeit kann er nach eigenem Ermessen nutzen. Und das tut er. Musik. In Arnstadt entstehen Bachs erste eigene Kompositionen. Nach einiger Zeit gründet Johann Sebastian Bach einen Schülerchor am Arnstädter Gymnasium, der bei den Honoratioren der Stadt großen Anklang findet. Auch die Schüler sind mit Feuereifer bei der Sache. Doch nach einem Jahr kommt es zum Eklat. Bachs Gründlichkeit und Perfektionismus verderben den Schülern die Freude am Gesang. Eine handgreifliche Auseinandersetzung ist die Folge. Aber anstatt die Schüler, die ihrem Lehrer zugesetzt hatten, zu bestrafen, verlangt man von Bach, die musikalische Unterweisung der Gymnasiasten in gemäßigter Form wieder aufzunehmen. Johann Sebastian ist entsetzt. Nichts verabscheut er mehr als Mittelmaß in der Musik. Doch er muss sich beugen, denn die Eltern seiner Schüler sind einflussreiche Arnstädter Bürger. Im Spätherbst 1705 reist Johann Sebastian Bach nach Lübeck, um den dortigen Komponisten Dietrich Buxtehude zu treffen und von ihm zu lernen. Vom Kirchenrat wird ihm für diese Bildungsreise ein 4-wöchiger Urlaub gewährt. Doch Bach kehrt nicht wie vereinbart nach einem Monat an seinen Arbeitsplatz zurück, sondern verlängert den Aufenthalt in Lübeck eigenmächtig um weitere 8 Wochen. In Arnstadt brodelt es. Denn obwohl Bach während seiner Abwesenheit für einen Ersatzorganisten gesorgt hat, zeigt der Kirchenrat kein Verständnis für sein Verhalten. Hinzu kommt, dass seine eigenen Kompositionen, die er in der letzten Zeit immer häufiger in die Gottesdienstmusik einbaut, keinen Anklang finden. Sie werden als disharmonisch und zu lang empfunden. Johann Sebastian Bach reagiert gekränkt und reduziert sein Orgelspiel während der Messe auf ein Minimum. Als am 2. Dezember 1706 der Mühlhausener Organist Johann Georg Ahle stirbt, packt Bach die Gelegenheit am Schopf und kehrt Arnstadt den Rücken. Neben seinem musikalischen Talent fällt Bach in Mühlhausen auch durch sein hervorragendes Verhandlungsgeschick auf. 85 Gulden, 3 Malter Korn, 2 Klafter Holz sowie 6 Bündel Reisig fordert er als Gehalt. Und er bekommt diese außerordentlich gute Bezahlung auch. Die Grundlage zur Gründung einer Familie ist geschaffen. Am 17. Oktober 1707 heiratet Johann Sebastian Bach seine 6 Monate ältere Großcousine Maria Barbara Bach, die ebenfalls einer Organistenfamilie entstammt. Im Juni 1708 wird Johann Sebastian Bach an den herzoglichen Hof nach Weimar gerufen. Eigentlich soll er dort nur eine Orgel einspielen, doch seine Darbietung begeistert Herzog Wilhelm Ernst dermaßen, dass er ihm eine lukrative Stelle als Hoforganist und Kammermusiker andient, die Bach freudig annimmt. 6 Wochen später reist er mit seiner schwangeren Frau nach Weimar. Finanziell lohnt sich auch dieser Wechsel. 150 Gulden kann er als Verdienst durchsetzen. Dazu kommen 18 Scheffel Korn, 12 Scheffel Gerste, 4 Klafter Floßholz und 30 Eimer Bier. Musikalisch ist die Stelle in Weimar abwechslungsreich. Bach kann hier sowohl während der Gottesdienste Orgel spielen, als auch am Hof Kammer- und Orchestermusik machen. Gesellschaftlich ist der Wechsel allerdings ein Abstieg. Aus dem freien Bürger Bach wird wieder ein fürstlicher Lakai, der seinem Herrn zu striktem Gehorsam verpflichtet ist. Noch im selben Jahr, in dem die Familie nach Weimar zieht, kommt die erste Tochter, Katharina Dorothea, zur Welt. Im Laufe der kommenden Jahre wächst die Familie stetig. Bis 1715 erblicken 5 weitere Bach-Sprösslinge das Licht der Welt. Für die Geschichte der Orgelmusik ist die Weimarer Zeit von zentraler Bedeutung. Hier entstehen die Toccata d-Moll und das berühmte Orgelbüchlein. Am 2. März 1714 wird Bach in Weimar zum Konzertmeister ernannt. Mit diesem Amt geht die Verpflichtung einher, regelmäßig neue Kantaten zu komponieren. Der Grundstein für ca. 30 bedeutende Stücke der Kirchenmusik ist gelegt. warum Bach 1717 in die Stadt Köthen umzieht, um dort die Position des Kapellmeisters einzunehmen, ist nicht restlos geklärt. Es ist jedoch zu vermuten, dass dies eine Trotzreaktion darauf war, dass er eben diesen Posten ein Jahr zuvor in Weimar nicht erhalten hatte. Während seiner Köthener Zeit unternimmt Bach zahlreiche Reisen, und so ist er auch 1720 unterwegs, als zu Hause seine geliebte Frau Maria Barbara stirbt. Bach findet Trost bei Anna Magdalena Wilke, die als Sopranistin am Köthener Hof tätig ist und im Dezember 1721 seine Frau wird. Auch mit Anna Magdalena hat Johann Sebastian zahlreiche Kinder, sodass er es im Laufe seines Lebens auf über 20 Nachkommen bringt, von denen jedoch viele bereits im Kindesalter sterben. In Köthen widmet sich Bach hingebungsvoll der musikalischen Erziehung seiner Familie. Im Mai 1723 wechselt Bach zum letzten Mal seinen Arbeitsplatz. Er geht als Kantor und Musikdirektor nach Leipzig. Dort ist er für die Musik in den vier Hauptkirchen sowie für den Musikunterricht an der Thomasschule verantwortlich. Er wird Leiter des bis heute berühmten und geschätzten Thomanerchors. Für jedes Kirchenfest komponiert Bach neue Kantaten. Über 300 dieser Stücke entstehen in Leipzig. Zu den bekanntesten Werken zählen die Johannespassion, die Matthäuspassion und das Weihnachtsoratorium. Ab 1740 lässt Bachs Kompositionstätigkeit deutlich nach. Heute geht man davon aus, dass die angeborene Kurzsichtigkeit, die sich im Laufe der Jahre stark verschlechtert hatte, dafür verantwortlich war. Eine Operation durch den sogenannten Starrstecher führt 1749 schließlich zur vollständigen Erblindung. Als Bach Anfang Juli 1750 einen Schlaganfall erleidet, kann man ihm nicht mehr helfen. 8 Tage später, am 28. Juli 1750, schließt er für immer seine Augen. Bachs Arbeiten gerieten fast ein ganzes Jahrhundert in Vergessenheit. Ihre Wiederentdeckung begann mit der Aufführung der Matthäuspassion durch Felix Mendelssohn Bartholdy 1829. Seither leben seine Werke fort und zählen zu den bedeutendsten der Kirchenmusik.